wo nehme ich Kraft her, zu tragen das Kreuz? Und wie werd ich stark, um den Kampf zu bestehen? Wo find ich Weisung und wer gibt mir Licht für den Weg, dass ich ohne zu straucheln vorwärts geh? Alles in Jesus allein, auf den Knien vor meinem Herrn, wenn mein Herz ihn erblickt, der mich doch liebt. Alles vermag ich in Christus, der mich mächtig macht. Alles, was ich brauche, ergibt. Wenn scheinbar das Beste ich hergeben muss, wenn das, was ich wünsche, mir nicht wird gewährt, wer stillt die Sehnsucht und wer füllt die Leere im Herz, gibt mir Frieden und heilt der Wunde Schmerz. Alles in Jesus allein, auf den Knien vor meinem Herrn, wenn mein Herz ihn erblickt, der mich doch liebt. Alles vermag ich in Christus, der mich mächtig macht. Alles, was ich brauche,